بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا رب سهلا. اللهم يسر وأعن يا كريم. Wir haben heute den 71. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind beim 17. Hadith an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: Inna Allaha katab al-ihsan ala kulli shay. Fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitla, wa'idha dhabahtum fa'ahsinu al-dhibha, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. So, von Abu Ya'la Shaddad ibn Aus von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte: Allah schrieb die Güte über alle Dinge. So, wenn ihr tötet, so seid gütig im Töten, und wenn ihr schlachtet, dann seid gütig im Schlachten. Und der eine von euch soll sein Messer scharf machen und sein Geschlachtetes ruhen lassen. Überliefert der Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und es ist bestätigt von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er verboten hat, dass die Viecher eingesperrt werden und dann mit den Pfeilen geschlagen werden und dergleichen, bis sie sterben. Also langsamen Tod. Denn in Sahihain, also Bukhari und Muslim von Anas radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies verboten hat, dass sie langsam getötet werden. Darin auch, also in Bukhari und Muslim, von Ibn Umar radiallahu anhu, dass er an Leute vorbeigingen, die einen Huhn aufgestellt haben und auf sie geschossen hatten. So sagte Ibn Umar: Wer hat dies getan? Denn wahrlich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat denjenigen, der dies tut, verflucht. Und Muslim überlieferte von Hadith von Ibn Abbas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er verboten hat, dass etwas, was Seele hat, als Zielscheibe genommen wird, yani, worauf man schießt. Und den Muslim, den Imam Ahmad von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Ar-Ramya verboten hat. Das ist, dass das Tier geschossen wird und dann gegessen wird. Jedoch soll es geschlachtet werden und dann sollen sie schießen, wenn sie wollen. Ja, nee, sie können auf ein geschlachtetes Tier oder sowas, aber nicht auf ein lebendiges Tier, auf ein toten Tier. Ja. Und in dieser Bedeutung gibt es viele Hadith, dass man gütig sein soll im Schlachten und im Töten. Und er befahl, sallallahu alaihi wasallam, dass das Messer scharf gemacht wird und dass das Geschlachtete, dass man das Geschlachtete ruhen lässt. Dieser Befehl weist darauf, dass das Schlachten mit etwas Scharfem, das Geschlachtetes ruhen lässt, indem sie schnell stirbt, yani, und nicht langsam. Und Imam Ahmad und Ibn Majah überlieferten von Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befahl, dass die Messern scharf gemacht werden und dass sie von den Tieren versteckt werden. Und er sagte, wenn einer von euch schlachtet, dann soll er schnell schlachten, yani nicht langsam. Und der Befehl, dass man das mit dem Geschlachteten barmherzig sein soll, wenn man es schlachtet, das Tier, yani, ist auch gekommen. So überlieferte Ibn Majah von Hadith von Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging an einem Mann vorbei, während er einen Schaf von seinen Ohren zog, hinter sich her. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Lass ihre Füße und nimm sie vom Hals, am Anfang ihres Halses, her, oder ihren Nacken. Und der Gesandte und der Al-Khalal und Tabarani überlieferten von Ikrima, von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging an einem Mann vorbei, der seinen Fuß auf einen Schaf gestellt hatte, während er sein Messer scharf machte, und sie, also der Schaf, hat das mit seinen Augen beobachtet. So sagte er: Warum dies? Willst du sie zweimal sterben lassen? Und es wurde auch von Ikrima überliefert als Mursal, und dies wurde auch von Ikrima als Mursal überliefert bei Abd al-Razzaq und andere, und darin ist eine Hinzufügung oder mehr, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Besser wäre, wenn du hättest du dein Messer scharf gemacht, bevor du sie am Boden deckst. Ja, nicht vor ihren Augen. Und Imam Ahmad sagte, das Tier soll zum Schlachten gezogen oder genommen werden mit sanft, und das Messer soll davon versteckt werden. Und das Messer soll nicht gezeigt werden, außer oder nicht herausgezogen werden, außer beim Schlachten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befahl dies, dass die Messern versteckt werden, also von den Vieh oder von den Tieren. Und er sagte, was die Tiere wissen, die Tiere wissen gar nichts, außer dass sie ihren Herrn wissen und Angst vor dem Tod haben. Und der Befehl auch kam, dass man, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl, die Schlagadern beim Schlachten abzuschneiden, wie Abu Dawud von Ikrima, von Ibn Abbas und Abu Huraira überlieferte von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er nach der die Schlachtart des Teufels oder des Satans verboten hat, nämlich dass man schlachtet und somit die Haut nur schlachtet, ihn bluten lässt und nicht Schlagadern abschneidet. Und somit stirbt das Tier natürlich langsam. Und Ibn Hibban überlieferte dies in seinem Sahih, und bei ihm ist, Ikrima sagte, sie hatten davon nur wenig geschnitten, und dann ließen sie, also das, die Tiere, bis sie sterben, und haben die Schlagadern nicht abgeschnitten. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies verboten. Und Abdul Razak überlieferte in seinem Buch von Muhammad bin Rashid von Wadin ibn Ata, dass er sagte, dass ein Metzger eine Tür für ein Schaf geöffnet hat, um es zu schlachten. So ist dieser Schaf von ihm geflohen, bis sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder bis es zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. So, dieser Mann lief hinterher und fing an, sie von ihren Füßen zu ziehen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Schaf: Sei geduldig zu Allahs Befehl oder zu Allahs Befehl oder zu Allahs Bestimmung. Und du, o Metzger, so ziehe sie oder führe sie zum Tod mit Sanftheit. Und auch, er überlieferte auch von Ibn Sirin, dass Omar einen Mann gesehen hat, der einen Schaf zog von den Füßen, um es zu schlachten. So sagte er, was ist mit dir? Oder wehe dir? Ziehe es oder führe es zum Tod? Schön oder yani, gütig oder sanft. Yani. Und Muhammad ibn Ziyad überlieferte, dass Ibn Umar radiallahu anhuma einen Metzger gesehen hat, der einen Schaf zog. So sagte er, führe es zum Tod schön. Yani nicht auf diese Art, nicht hart. So nahm der Metzger sein Messer raus. Er sagte, ich werde es nicht schön führen und ich will es jetzt schlachten. So sagte er, führe es schön. Und im Musnad der Imam Ahmad von Muawiyah ibn Qurra, von seinem Vater, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ja Rasulallah, ich schlachte den Schaf, während ich mit dem Schaf barmherzig bin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, und der Schaf, wenn du mit ihm barmherzig bist, dann ist Allah mit dir barmherzig. Von Mitraf ibn Abdillah, dass er sagte, Allah ist barmherzig mit der Barmherzigkeit des Vogels, yani, ein kleiner Vogel. Und von Nawf al-Bakali, dass er sagte, dass ein Mann einen Kalb geschlachtet hat vor den Augen seiner Mutter. So ist er yani, gefallen. Oder er ist dann verrückt geworden, während er eines Tages unter einem Baum war. So kam ein kleines Vögelchen. In dem Baum war ein Vögel, in dem ein kleines Vögelchen war. So ist der Vögelchen zu Boden gefallen. So war er mit ihm barmherzig und brachte ihn an seinen Platz zurück. So hat ihm Allah seine Stärke wiedergegeben. Yani dieser Mann hat einen kleinen Kalb vor den Augen seiner Mutter geschlachtet. So ist er verrückt geworden. Danach, yani. Und eines Tages war er unter dann einem Baum und da war ein Netz, ein Nest und darin waren kleine Vögelchen und ein Vögelchen und der ist dann zu Boden gefallen und er war barmherzig mit ihm und hat ihn wieder an seinen Platz gebracht. So hat ihm Allah Azzawajal wieder seinen Verstand gegeben. Und es wurde von mehreren Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er verboten hat, dass eine Mutter von ihrem Kind weggebracht wird, während er noch jung ist. Ja. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in Sunan Abi Dawud, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde über den Zweig, yani über den Jungen des Tiers gefragt. Er sagt, es ist recht, dass er ihn lässt, bis er dann erwachsen wird. Okay? Bis er dann erwachsen wird. Damit du ihm eine Witwe gibst oder darauf steigst, fi sabilillah, ist besser, als du ihn schlachtest, okay, und yani, wenig von ihm hast, yani, weil er zu wenig Fleisch hat. Okay. Die Bedeutung ist, Der Sohn des Kamels, wenn er geschlachtet wird, während er klein ist, nach seiner Geburt, dann hat man keinen Nutzen von seinem Essen. Okay? Und der Besitzer hat sogar Schaden, weil die Mutter dann keine Milch mehr gibt, ja? Was für die Menschen sehr gesund ist. Okay? Und so schadest du dir und der Mutter, indem sie ihren Kind verloren hat. Okay? Das heißt, was wir von diesem Hadith nehmen, ist, dass die Güte, dass der Islam die Güte sogar für die kleinsten Tiere befohlen hat. Und dass der Mensch befohlen ist, dass er barmherzig ist mit den kleinsten Geschöpfen. Und das sind sogar die Tiere. Ja? Und dass man, wenn man tötet, egal ob Mensch oder Tier, dass man auf eine schöne Art und Weise tötet. Außer wenn es ja als Vergeltung ist, wie jemand hat das gemacht, ein Mensch, dann wird er auf die gleiche Art getötet, nach der Aussage von vielen Gelehrten. So, das ist die Ende der Erklärung dieses Hadithes. Ich sage, Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala.